Sie müssen mal das probieren. Danke, ich bin satt. Die Speise ist meine Spezialität. Sie führen mich in Versuchung. Da kann ich nicht Nein sagen. Probieren geht über Studieren. Alle Achtung! Es hat sehr gut geschmeckt.